Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, I'm going to pick up where I left off yesterday. Ich werde also dort weitermachen, wo ich gestern aufgehört habe. Remember, if you take this verse not out of the context of the letter, but of the context of the culture. Denk daran, wenn du diesen Vers nicht aus dem Kontext des Briefes herausnimmst, sondern aus dem Kontext der Kultur. And of the context of the church in Corinth. Und aus dem Kontext der Gemeinde in Korinth. You have a very serious problem. Hast du ein sehr ernstes Problem. And this is why. Das ist der Grund. People, in my understanding, misinterpret the Bible so much. Meines Erachtens legen die Menschen die Bibel so sehr falsch aus. Because they don't ask a simple question: Who was the author talking to? Weil sie sich nicht die einfache Frage stellen: Zu wem spricht der Autor? To Timothy, Paul doesn't say, "Hey, it's good to get married because of sexual immorality." Zu Timotheus schreibt Paulus nicht: Hey, es ist gut, wegen sexueller Unmoral zu heiraten. What does he say to Timothy? Was sagt er zu Timotheus? Run away, flee from sexual immorality. Lauf weg, flieh vor der sexuellen Unmoral. You see, Paul is teaching the churches that you must run away from sexual immorality. Du siehst, Paulus lehrt die Gemeinden, dass man von der Unzucht weglaufen soll. But only to the Corinthians says, you need a husband, you need a wife, so you can have sex with one another, so that you won't live in the sin of sexual immorality. Aber nur den Korinthern schreibt er, ihr braucht einen Mann, ihr braucht eine Frau, damit ihr Sex miteinander haben könnt, damit ihr nicht in der Sünde der Unzucht lebt. Because it was part of their life, it was part of the church, it was part of their culture. Denn es war Teil ihres Lebens, Teil der Gemeinde, Teil ihrer Kultur. Corinth was an incredible immoral city. They had temple prostitutes. Korinth war eine äußerst unmoralische Stadt. Sie hatten Tempelprostituierte. Why do I explain this? Warum erkläre ich das? Because two things. Aus zwei Gründen. Number one, I have seen people who will not deal with the issue of sexual immorality in their heart. Erstens, ich habe Menschen gesehen, die sich nicht mit dem Problem der sexuellen Unmoral in ihrem Herzen auseinandersetzen wollen. Who will not deal with the addiction of sexual lust in their hearts. Die sich nicht mit der Sucht der sexuellen Lust in ihrem Herzen auseinandersetzen wollen. They take this Bible verse. Sie nehmen diesen Bibelvers, to convince themselves that it will deal with the problem in their hearts. Um sich davon zu überzeugen, dass das Problem in ihrem Herzen lösen wird. They usually end up in adultery or pornography or other sexual addictions. In der Regel enden sie dann im Ehebruch, in Pornografie oder in anderen sexuellen Abhängigkeiten. Because a husband or a wife doesn't deal with the sin in your heart. Denn dein Ehemann oder deine Ehefrau kann sich nicht um die Sünde in deinem Herzen kümmern. Only you can. Das kannst nur du. The second reason why I'm saying this is this. Der zweite Grund, warum ich das sage, ist folgender. I have sat in so many marriage counseling. Ich hatte schon so viele Eheberatungen gemacht. And you know, Debbie and me are talking about next year in 2024 do a marriage seminar. Debbie und ich ziehen in Betracht, im nächsten Jahr 2024 ein Eheseminar zu machen. Because it just breaks my heart to see so many destroyed marriages. Denn es bricht mir das Herz, so viele zerstörte Ehen zu sehen. So let's read the verse again. Lass uns den Vers noch einmal lesen. Perhaps. Vielleicht. Which means maybe it's okay to live in celibacy, maybe not. Das heißt, vielleicht ist es in Ordnung, im Zölibat zu leben, vielleicht auch nicht. But because of the danger of immorality, aber wegen der Gefahr der Unmoral, each husband should have sexual intimacy with his wife and each wife should have sexual intimacy with her husband. Soll jeder Mann mit seiner Frau und jede Frau mit ihrem Mann sexuelle Intimität haben. I have seen so many people, unfortunately mainly husbands. Ich habe so viele Menschen, leider hauptsächlich Ehemänner, gesehen, abuse and use this Bible verse, die diesen Bibelvers missbrauchen und benutzen, to force and manipulate their wives to have sex with them. Um ihre Frauen zu zwingen und zu manipulieren, mit ihnen Sex zu haben. Yes, I've not seen it a few times. I've seen it over and over and over again. Ich habe das nicht nur ein paar Mal gesehen, sondern immer und immer wieder. The man takes a Bible verse and says, the Bible says you must have sexual intimacy with me, whether you like it, whether you enjoy it, whether you want it or not. Obey the Bible. Der Mann zitiert einen Bibelvers und sagt, die Bibel sagt, dass du sexuelle Intimität mit mir haben musst, egal ob du es magst, ob du es genießt, ob du es willst oder nicht, gehorche der Bibel. Now, this is violating the Bible. Das ist ein Verstoß gegen die Bibel. This is violating the law of love. Das ist ein Verstoß gegen das Gesetz der Liebe. Paul is saying, you have a serious problem. You cannot control yourself, so you two should live in sexual intimacy with one another. Paulus sagt damit, ihr habt ein ernstes Problem. Ihr könnt euch nicht beherrschen, deshalb solltet ihr beide in sexueller Intimität miteinander leben. Look what he says in verse 3. Schau, was in Vers 3 sagt. A husband has the responsibility of meeting the sexual needs of his wife and likewise a wife to her husband. Der Mann hat die Aufgabe, die sexuellen Bedürfnisse seiner Frau zu befriedigen und ebenso die Frau gegenüber ihrem Mann. Do you know what's interesting? Weißt du, was interessant ist? The Apostle Paul is saying here about sexual needs, not lustful desires. Der Apostel Paulus spricht hier von sexuellen Bedürfnissen und nicht von lüsternen Begierden. You know, and there is a big difference. Das ist ein großer Unterschied. Because if you actually look into the original Greek, denn wenn du das griechische Original anschaust, are you ready for a shock? Wirst du schockiert sein. It doesn't even say sexual need. It says kindness. Hier steht nicht einmal sexuelle Bedürfnisse, sondern Freundlichkeit. So this is not really translated very well. This is what it should say. Das ist also nicht wirklich gut übersetzt. Es müsste eigentlich so lauten. A husband has the responsibility of showing sexual kindness to his wife. Ein Ehemann hat die Verantwortung, seiner Frau sexuelle Freundlichkeit zu erweisen. Isn't that incredible? Ist das nicht erstaunlich? So here, I don't really like how the Passion translated it. Hier gefällt mir die Passion-Übersetzung nicht. Because the way it's put here, it actually gives you the idea that you can demand something that you want. Denn so wie es hier steht, erweckt es den Eindruck, dass man etwas verlangen kann, was man möchte. But in reality, it is showing kindness to your spouse through sexual relationship. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dem Ehepartner durch die sexuelle Beziehung Freundlichkeit zu zeigen. Now, if you're not married, I'm sorry, you don't have to listen to it. Just turn it off. Falls du nicht verheiratet bist, tut es mir leid, du musst es dir nicht anhören, schalte einfach ab. It's still in the Bible and I'm still going to talk about it. Es steht immer noch in der Bibel und ich werde darüber reden. Listen, husbands. Ehemänner, hört zu. If you have sex with your wife to satisfy only yourself, I believe you're sinning. Wenn ihr mit eurer Frau Sex habt, um nur euch selbst zu befriedigen, dann sündigt ihr meiner Meinung nach. I really believe that. Ich glaube das wirklich. Using your wife as a prostitute. Ihr benutzt eure Frau als Prostituierte. Because first of all, it's not love. Love doesn't seek its own interest. Denn erstens, das ist keine Liebe. Liebe sucht nicht nach ihren eigenen Interessen. Secondly, in the original, Paul says here, the husband is supposed to give, it's his responsibility to show sexual acts of kindness to his wife. It's not kind to use her. Zweitens sagt Paulus hier im Original, dass der Ehemann geben soll. Es liegt in seiner Verantwortung, seiner Frau sexuelle Wohltaten zu erweisen. Es ist nicht freundlich, sie zu benutzen. You know, 37 years of marriage almost, and I can tell you never once if I used my wife sexually. Nach fast 37 Jahren Ehe kann ich dir sagen, dass ich meine Frau nicht ein einziges Mal sexuell benutzt habe. For me, the sexual relationship with Debbie is showing acts of kindness to her, and the side effect is good for me too. Für mich ist die sexuelle Beziehung zu Debbie ein Akt der Freundlichkeit, und die Nebeneffekte sind für mich auch gut. We have a lot to learn, don't we? Wir haben noch viel zu lernen, nicht wahr? See you tomorrow. Bis morgen. Thank you.